Brüder, was bleibt von unserer Zeit? Brunnen, die leuchten in Ewigkeit. Unsere Leiber, sie werden vergehen, werden als Staub in die Winde wehen. Unsere Lieder, sie werden verklingen, anders werden die Kommenden singen. Unsere Gebärden und unsere Worte, Schluck des Vergessens mächtige Pforte. Aber vom Rund mit den steinernen Stufen werden die Chöre der Zukunft rufen. Und auf den Straßen, die wir erst bauten, die erst die Enkel vollendet schauten, werden in hundert und tausend Jahren voller Schwung die Wagen noch fahren. Was wir in ehernen Tagen schreiben, unverwittert wird's dauern und bleiben. Und armen die leuchtendste Rune des Führers Namen. Und darüber sieg heil und armen die leuchtendste Rune des Führers Namen.